Genehmigungsfiktionen. Schweigen sollte Ja bedeuten. Wie Behördenanträge konkret verschleppen, haben wir bei unserem Besuch bei Naturstrom in Bayern erfahren. Seit 9 Jahren will das Unternehmen auch in der Gemeinde Wöbbelin in Mecklenburg-Vorpommern einen Windpark bauen. Seit rund 6 Jahren liegt der zuständigen Behörde, dem Staatlichen Amt für Landwirtschaft und Umwelt Westmecklenburg, laut Auskunft des Chefs von Naturstrom, Thomas Banning, der vollständige Antrag vor. Die Genehmigung ist bis heute nicht erteilt. Wir haben beim Amt nachgefragt und folgende Antwort bekommen. Besonders die Artenschutzproblematik gestalte sich in Wöbbelin komplex, schreibt der Behördensprecher in einer E-Mail. Die untere Naturschutzbehörde des Landkreises Ludwigslust-Parchim habe Nachforderungen zu den Antragsunterlagen gestellt und solange Naturstrom diese nicht nachreiche, stehe eine positive Stellungnahme der Naturschutzbehörde nicht in Aussicht. Damit ist eine Genehmigung nach dem Bundesemissionsschutzgesetz ausgeschlossen. Naturstrom dagegen besteht darauf, dass die Vollständigkeit des Antrags von der federführenden Behörde bereits bestätigt worden sei. Doch es hakt noch an anderer Stelle. Neben dem Personalmangel sind es die extrem komplizierten, störungsanfälligen und arbeitsintensiven Abläufe, mit denen die zuständigen SachbearbeiterInnen andere mitwirkende Behörden zur Mitarbeit bewegen müssen und dabei oft scheitern. Wenn eine angefragte Behörde zu einem Gutachten einfach keine Stellung nimmt oder notwendige Informationen oder Teilgenehmigungen nicht erteilt, läuft das gesamte Genehmigungsverfahren nicht weiter. Mitunter herrscht jahrelang Stillstand. Theoretisch kann in einem solchen Fall die federführende Genehmigungsbehörde eine ausbleibende Zustimmung ersetzen, sprich selbst zustimmen und weitergenehmigen. Doch das passiert nicht automatisch. Die Behörde muss sich aktiv entscheiden, nicht mehr zu warten, sondern eine fehlende Zustimmung einfach selbst auszusprechen. Und so etwas machen Behörden nur sehr ungern. Denn dann übernimmt das Amt sehr sichtbar Verantwortung und macht sich angreifbar. Außerdem liefert es BürgerInnen und Vereinen damit die Möglichkeit, zu protestieren und vor allem zu klagen. Alles Komplikationen, die zu noch mehr Arbeit führen. Um zu verhindern, dass überforderte oder unwillige Behörden Genehmigungsanträge durch Nichtstun blockieren, gibt es seit einiger Zeit die Idee der sogenannten Genehmigungsfiktion. Das bedeutet, wenn eine angefragte Stelle nicht in einem angemessenen Zeitraum von beispielsweise 3 Monaten antwortet, gilt ihr Schweigen als Zustimmung. Das hat den Vorteil, dass niemand aktiv eine Entscheidung treffen und sich angreifbar machen muss. In anderen behördlichen Bereichen ist die Genehmigungsfiktion Alltag. Nicht umsonst ist sie in § 42a des Verwaltungsverfahrensgesetzes ausdrücklich vorgesehen. Wenn Schweigen automatisch als Zustimmung und eine Genehmigung nach einer bestimmten Frist ohne Zutun als erteilt gilt, können Behörden nicht mehr so leicht auf Zeit spielen. Stattdessen muss auch eine überlastete Stelle genau überlegen, wo sie Arbeitskraft in gut begründeten Widerstand steckt und wo sie zu einer korrekt beantragten Windkraftanlage aus pragmatischen Gründen einfach schweigt und sie damit durchwinkt. Dann wären Behörden gezwungen, wichtige Fälle vorzuziehen, anstatt sie einfach auszusitzen. Debatten würde es nur noch geben, wo es wirklich etwas zu debattieren gibt. Das dürfte den Ausbau der Windkraft erheblich beschleunigen. Allerdings existiert diese Genehmigungsfiktion im Bereich Windkraft bisher nicht. Und viele naturschutzrechtliche Prüfungen sind durch Europarecht vorgegeben, können also nicht ohne weiteres durch eine Fiktion ersetzt werden. Ihr seht, es ist komplex.